Упражнение 4, страница 56. Die Antwort. Die Antworten. Das Deutsch. Die Frage. Die Fragen. Die Schule. Die Schulen. Der Text. Die Texte. Das Wort. Die Wörter. Die Zeit. Die Zeiten. Korrigieren. Sagen. Verlaufen. Er, sie, es verläuft. Wiederholen. Alle. Dann. Falsch. Richtig. Schnell. Weiter. Auf die Frage antworten. Deutsch lernen. Um 9 Uhr.